Wie viele syrische Journalisten genau in den Folterkellern des Assad-Regimes sitzen, wissen wir nicht. Auch nicht, wie sie heißen und für wen sie gearbeitet haben. Bekannt ist, dass die türkische Regierung unter Präsident Erdogan seit dem Putschversuch Dutzende namhafter Autoren hat festnehmen lassen. Can Dündar, der ehemalige Fernsehmoderator und Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, rief am Rande des illustren M100-Kolloquiums die deutschen Kollegen zur Solidarität auf. Please. Give their name, give place to them in your papers. Ich bitte darum, nennen Sie diese Kollegen beim Namen, geben Sie ihnen Raum in Ihren Zeitungen oder Radioprogrammen und beobachten Sie ihre Fälle sorgfältig. Und wichtiger noch, arbeiten Sie weiter an unseren Geschichten, die von der Zensur verhindert werden. Diese Solidarität wäre sehr effizient und sehr wichtig derzeit. Can Dündar wurde schon im vergangenen Jahr wegen der Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen zu fast 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hat Berufung eingelegt und seine Heimat verlassen. Die Bundesregierung äußere sich zwar zur Situation in der Türkei, sagte der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mier. Aber was fast alle Stellungnahmen zur Pressefreiheit von den meisten Regierungsvertretern vermissen lassen, ist, dass man auch ganz konkret die Namen von verfolgten Journalisten nennt. Und wenn ein Regierungsvertreter sagen würde, hier gibt es einen Can Dündar, hier gibt es einen Ersim Kurtulmuş und andere Journalisten, die hier vielleicht weniger bekannt sind, und wenn die von deutschen Regierungsvertretern genannt würden. Genau das tat wenig später Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie hielt die Rede zur Verleihung des renommierten M100 Medienpreises. Der geht dieses Jahr an den italienischen Antimafia-Autor Roberto Saviano. Merkel hätte die Türkei nicht erwähnen und neuen Ärger mit Präsident Erdogan riskieren müssen. Doch die Kanzlerin sagte: Wir müssen die Pressefreiheit immer wieder aufs Neue verteidigen und uns immer wieder daran erinnern, wie schnell sie in Gefahr geraten kann, auch bei uns in Europa. Da brauchen wir nicht allein an die Medien in der Türkei zu denken, deren Lage schwierig genug ist. Can Dündar, einer ihrer Gäste hier in Potsdam, ist dafür ein Beispiel, ein sehr wichtiges. Pressefreiheit verdiene diesen Namen nur, wenn sie auch gelebt werden kann, betonte Merkel. Das erfordert leider viel zu oft auch tatsächlich den Mut engagierter Journalistinnen und Journalisten, engagierter Autorinnen und Autoren. Sie, lieber Herr Saviano, verkörpern diesen Mut wie kaum ein zweiter. Das macht Sie zu einem leuchtenden Beispiel. Und dafür gebühren Ihnen unser aller Dank und Respekt. Roberto Saviano hat vor 10 Jahren den inzwischen auch verfilmten internationalen Bestseller Gomorra geschrieben. Darin beschreibt er minutiös die Verflechtung der italienischen Wirtschaft und Politik mit der Mafia. Für seinen Mut, deren Bosse beim Namen zu nennen, lebt Saviano seit 10 Jahren im Untergrund, von der Mafia mit dem Tode bedroht und auf Schritt und Tritt von Leibwächtern begleitet. Manchmal, sagt Saviano, wünschte er, das Buch damals nicht geschrieben zu haben. Gefragt, ob er seinen Artikel über türkische Waffenlieferungen an islamistische Terroristen noch einmal veröffentlichen würde, sagte Can Dündar: Of course, I mean, it was our mission as a journalist to reveal the truth. Natürlich, es war unsere Mission als Journalisten, die Wahrheit zu enthüllen. Ich tat meine Arbeit und sie war notwendig. Und die Regierung hat die Fakten nicht geleugnet, also stimmten sie. Und ich bin sehr glücklich, das zu tun. Für gefährdete Autoren wie Can Dündar oder Roberto Saviano seien Auszeichnungen wie der M100 Medienpreis ein Stück Lebensversicherung, betonte der Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Ich stehe hier, weil ein Abend wie dieser dazu beiträgt, Saviano in seiner Heimat wieder ein Stück sicherer zu machen. Es ist nämlich ein großartiges Zeichen der Solidarität, das er hier in Potsdam erlebt, durch die Anwesenheit von Ihnen allen und durch die Verleihung dieses Preises. Saviano rief dazu auf, Nationalisten und Populisten die Stirn zu bieten und die komplexen Probleme Europas nicht zu vereinfachen. Dann könne es gelingen, mit Empathie und Überzeugungskraft die Dinge zum Besseren zu wenden. Seinen Preis widmete Saviano verfolgten Kollegen in der Türkei.